festgelegtem Samt und Seide. Hohe Mauern um dich rum, singen Bräute in Geschmeide. Hohe Lieder, oh wie krumm in deinen Augen sehe ich dich, in deinen Augen. Eingebunden in die Zwänge, weißt du noch, warum's so ist? Immer wieder diese Enge, bunte Bilder sind schon trist, abgetürmt durch diese Stille, ohne Antrieb, ohne Luft. Abgefahren ist der Wille, alle Wege sind verbaut. In deinen Augen sehe ich dich, in deinen Augen. In deinen Augen sehe ich dich, in deinen Augen. Bist so wunderbar.